Für eine Scheiße ist das hier. Das ist die Ukraine. Bis Tope vor der Kiew erreicht. Also ich möchte das. Oh! We'll be right back. mal los, mal los, mal los, werden. Ich sag's einmal und einmal reicht. Come on. einmal reicht. In dich gefangen. Fuck.

Thank you. Thank you.

Pläne enden, meine Pläne änderten sich abrupt, als Gott mir einen wundervollen kleinen Jungen bescherte. Meine